Bilder. Es wird ein bisschen eine emotionale Geschichte werden, aber naja, ich habe damit gerechnet, dass es nicht so leicht sein wird. Ich bin auch sehr froh, dass ich dich mit habe, weil alleine hätte ich das gar nicht geschafft. Die Vögel zwitschern, die Grillen zirpen, die Sonne scheint. Irgendwo brummt ein Traktor. Wir sitzen im Schatten auf den schmutzigen Stufen eines alten Hauses, das einmal dein Zuhause war, mitten im serbischen Niemandsland, das einmal Ernsthausen geheißen hat, und schweigen. Das ist der kostbarste Augenblick unserer ersten und einzigen gemeinsamen Reise. Peter und Katharina, Vater und Tochter. Der letzte Ernsthausener. Reise ins Vaterland. Ein Feature von Katharina Menhofer. Ernsthausen gibt es nicht mehr und doch existiert es noch. Auf Google Earth findet man es unter dem Namen Banatski Despotovac in Serbien, nahe der rumänischen Grenze. Und in der Erinnerung der ganz wenigen noch lebenden Landsleute, die heute in aller Welt versprengt sind. Ernsthausen war deine Heimat. Im Frühling 1945, kurz vor deinem 11. Geburtstag, endete hier deine Kindheit. Da wurdest du wie alle deutschen Bewohner des Ortes selektiert, vertrieben und in Lager gebracht. Für die Kinder und die Alten war es das Todeslager Rudolfsgnad. Obwohl das nicht weit von Ernsthausen weg ist, waren wir, ich weiß nicht, einen Tag und eine Nacht unterwegs in Viehwaggone. 100 in einem Waggon, geschlossen, von draußen zugeregelt, nichts zum Trinken gehabt, nichts zum Essen. Und da waren wir, glaube ich, Tag und eine Nacht unterwegs, bis uns dann in Rudolfsgrad vom Bahndamm runtergeschmissen haben und ins Lager rein. Und das war's dann. Deine Geschichte gleicht vielen donauschwäbischen Schicksalen. Untrennbar verwoben mit dem großen Weltgeschehen, mit Krieg und Vergeltung, Vertreibung, Enteignung und Gräueltaten. Und doch ist sie einzigartig. Es ist deine Geschichte, Peter. Heute bist du einer der letzten Ernsthausener, einer der letzten Zeitzeugen. Als alter Mann bist du an den Ort deiner Kindheit zurückgekehrt und ich habe dich begleitet. Für dich war es eine Reise ins Kindheitsland, für mich eine Reise ins Vaterland im doppelten Wortsinn. Denn sie hat mir nicht nur meine Wurzeln gezeigt, sondern auch jenes unbekannte Terrain erschlossen, das du bis dahin für mich warst. Ein Fremder, eine kaum präsente Randfigur in meinem Leben. Ein Vater, mit dem ich nicht aufgewachsen bin, ein Vater, den ich kaum kannte. Diese Reise hat vieles verändert zwischen uns, weil ich dich seitdem mit anderen Augen sehe. Weil sie am Ende deines Lebens den Beginn unserer späten Beziehung markierte. Buchstäblich im letzten Augenblick habe ich erfahren können, wer du bist und wie du zu dem geworden bist, der du bist. Und diese Geschichte will ich erzählen. Gegenwart. Dein Haus im Burgenland. Ein- bis zweimal im Monat komme ich dich hier besuchen. Du bist über 90 Jahre alt. Deine Frau ist vor wenigen Jahren gestorben. Seit 2 Jahren sitzt du im Rollstuhl und wirst abwechselnd von einer kroatischen und einer serbischen Pflegerin betreut. Dein Radius ist klein geworden, beschränkt sich aufs Wohnzimmer des Hauses, wo dein Krankenbett und der Fernseher steht. Du schaust viel fern und rauchst fast ununterbrochen. Die Frequenz meiner Besuche ist häufiger geworden, seit es dir gesundheitlich schlechter geht. Langsam. Schön, dass du da bist. Meistens sitzen wir im Esszimmer beim offenen Fenster, du rauchst, wir trinken Kaffee. Du im Rollstuhl, ich dir gegenüber, mit Blick auf die Zimmerwand. Hier hängt ein großes schwarz-weißes Familienfoto aus den 60er Jahren, das dich und deine Familie zeigt. Deine Eltern, Anna und Peter, deine Geschwister, Karl und Anna mit ihren Ehepartnern und Kindern. Und in der Mitte ganz oben stehst du, fesch und gut aussehend wie ein Filmschauspieler, mit weißem Hemd und Krawatte. Daneben deine Frau Martha mit Hochsteckfrisur und Perlenkette. Ich habe dieses Foto das erste Mal gesehen, als ich 14 Jahre alt war. Es hing in der Wohnung deines Bruders Karl, den du mir kurz vor seinem Tod das erste Mal vorgestellt hast. Ja. Das kann sich erinnern, ja. Ja, das ist von Karl, ja. Das ist es. Meine Mutter hat darauf gedrängt, dass wir ein Familienbild machen. Und das war auch gut so. Ich weiß noch, wie ich damals in der Wohnung vom Karl gedacht habe, alle diese fremden Menschen auf dem Foto sind mit mir verwandt. Das sind meine Großeltern, Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen. Es war ein eigenartiges Gefühl und ich habe ihre Gesichter ganz genau studiert und nach möglichen Ähnlichkeiten mit mir gesucht. Über 40 Jahre lang war ich ein Tabuthema in deiner Familie. Dein uneheliches Kind, über das heimlich getuschelt wurde, von dem alle gewusst haben und das niemand vor Martha, deiner Ehefrau, erwähnen durfte. Ihr wart kinderlos, sie hat dir deinen Seitensprung mit Konsequenzen Zeit ihres Lebens nicht verziehen und wollte mich nie kennenlernen. Meine Biografie ist sehr holperig. Hoch, tief, hoch, tief. Ich bin der glücklichste Mensch, dass du meine Tochter bist, wirklich. Vielleicht wurde uns jetzt am Ende deines Lebens eine Gnadenfrist gewährt, in der wir manches nachholen können. Du weißt alles jetzt von mir. Es war goldrichtig, dass du mit mir in 2018 noch einmal in Serbien warst. Serbien. Unsere Reise. Erst mit unserer gemeinsamen Reise vor 7 Jahren hat unsere Beziehung jene Tiefe gewonnen, die sie heute hat. Irgendwann hast du mir von den organisierten Busfahrten nach Ernsthausen erzählt und dass es im April wieder eine gäbe. Farmer wieder heim, lautete die donauschwäbische Überschrift eines Artikels im Ernsthausener Boten. Eine Zeitschrift für Heimatvertriebene, beigelegt ein Anmeldeformular. Willst du da mitfahren, habe ich dich ungläubig gefragt. Ja, aber nur wenn du mitkommst, lautete deine Antwort. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen und ich habe um Bedenkzeit gebeten. Ich habe damals in mein Tagebuch notiert: Peter ist 84 Jahre alt, sein Zustand ist nicht der beste, seine Frau ist dement, er kann kaum noch gehen, er hat sein Haus in den letzten Jahren nur noch zum Einkaufen verlassen. Der letzte Urlaub, die letzte Reise liegt Jahrzehnte zurück. Wenn wir jetzt Nein sagen, dann lassen wir es für immer. Wenn wir jetzt Ja sagen, dann tun wir es. Von meiner Seite ist das Ja da und doch kommt es beladen daher mit Ängsten. Noch nie sind wir beide länger als 3 Stunden zusammen gewesen. Noch nie sind wir gemeinsam verreist. Noch nie haben wir unter einem Dach geschlafen. Immer nur kurz und immer nur oberflächlich auf einen Kaffee und eine Zigarette beisammen gewesen. Und ich trage die Verantwortung für diesen alten Menschen, den ich kaum kenne und der sein altes Herz, seinen müden Körper einer enormen Belastung aussetzt. Alleine die lange Busfahrt nach Serbien, das Übernachten in 2 verschiedenen Hotels und dann die ganze emotionale Belastung. Seine Heimat, den Ort seiner Kindheit wiederzusehen nach 73 Jahren. Wieder dorthin zurückzukehren, wo er vor Jahrzehnten Abschied genommen hat. Nicht wie Hänschen klein, fröhlich und mit winkenden Händen, sondern schwer traumatisiert, hinausgeprügelt, getreten, gezerrt wurde. Und nicht in die weite Welt hinein, sondern in die Enge des Lagers. Peter, sage ich am Telefon. Peter, ich habe mich entschieden. Wenn du willst und kannst, ich will und ich kann und wir fahren. Ich wollte jetzt noch kurz zu der Fahrstrecke was sagen, wenn jemand mitfährt auf der Landkarte. Wir fahren jetzt wieder zurück auf die Autobahn, dann an Budapest vorbei, dann fahren wir Richtung Süden, praktisch vor Budapest biegen wir schon ab Richtung Süden wieder, Richtung Kecskemét und bis zum Grenzübergang dann an die serbische Grenze, Horgoš oder wie man das sagt. Gell? Mit rund 20 Mitreisenden, die meisten Pensionisten und Pensionistinnen aus Deutschland, machen wir uns im Reisebus auf den Weg in die serbische Vojvodina, um das Dorf deiner Kindheit aufzusuchen. Mit der sympathischen Busfahrerin Cili Simon und unserer Reiseleiterin Kati Degrell. Sie ist Mitte 60. Auch ihr Vater stammte aus Ernsthausen. Sie war schon öfter dort. Sie freut sich, uns als Vater-Tochter-Gespann mit dabei zu haben und weiß nicht, dass wir uns eigentlich auch noch fremd sind. Seit vielen Jahren leitet Kati den sogenannten Heimatortsverein Ernsthausen in Deutschland, gibt zweimal jährlich die schmale Zeitschrift Ernsthausener Bote heraus und organisiert Busfahrten in die sogenannte alte Heimat nach Serbien. Also wenn dort ein Bus aus Deutschland kommt, wissen die jetzt schon, was wir dort wollen. Also wir haben dann auch immer gesagt, dass wir, wenn wir empfangen wurden vom Bürgermeister, dass wir halt nur kommen wollen, um nochmal durch unser Dorf zu gehen, die Häuser unserer Eltern und die Häuser, in denen sie geboren wurden und das halt in Freundschaft. Und das Ganze in Freundschaft halten wollen, weil es will ja niemand etwas zurück und es möchte ja auch niemand wieder zurück. Und dieses Ganze, diese Wurzeln, da liegen ja unsere Wurzeln und das hat mich nie wieder losgelassen und seitdem mache ich das. Da liegen unsere Wurzeln, sagt Kati Degrell. Und irgendwie fühlt sich das seltsam an, dass dort in diesem mir fremden Land in Serbien auch meine Wurzeln liegen sollen. Dass mich irgendetwas verbindet mit all diesen Mitreisenden, mit diesen Pensionisten und Greisen, die da mit uns im Bus sitzen, aus Ernsthausen kommen oder aus den umliegenden Banater Dörfern, Molidorf, Elisenheim oder Sigmundsfeld. Und haben wir Verwandtheit. Papa Richard. Von wo? Von Ernsthaus, Papa Richard. Papa Richard, ja. Das ist mein Name, liegt vielleicht. Im Bus döst du ein bisschen und ich setze mich in die letzte Reihe und denke über uns beide nach. Exkurs in die Vergangenheit. Ich nenne dich Peter und nicht Papa, weil du nie ein Papa warst. Bis zu meinem 8. Lebensjahr warst auch du gewissermaßen ein Tabuthema für mich. Von dir wurde nicht gesprochen, nach dir wurde nicht gefragt, nach dir habe ich nicht gefragt. Und kam doch einmal die Rede auf den abwesenden Vater, so bin ich mit dem Stehsatz »Mein Vater lebt nicht bei uns« immer gut durchgekommen. Aber dann, als ich 8 Jahre alt war, hat dir meine Mutter ein Foto von mir geschickt, auf dem ich dir ähnlich schaue. Und du wolltest mich kennenlernen. Aus dem Nichts heraus bist du für mich aufgetaucht. Und die Frage »Wie soll ich zu ihm sagen?« hat meine Mutter mit dem Satz »Sag einfach Peter zu ihm« beantwortet. Und dabei bin ich bis heute geblieben. Du warst so stolz, hast dein eigenes Zimmer gehabt, hast mir gezeigt. Das weiß ich auch noch. Ich erinnere mich gut an den Augenblick im Herbst 1982, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Die Tür ist aufgegangen und du bist da gestanden. Mit braunem Sakko und Krawatte und einer seltsamen Pelzkappe am Kopf. Da warst du. Da warst du schon so an die 12 Jahre alt oder so. 8. Und 8. Das kann man noch erinnern. In den nächsten Jahren hast du mich sporadisch 2 bis 3 Mal im Jahr besucht, Geschenke mitgebracht und Obst und Nüsse aus deinem Garten. Weil du wenig Ahnung von Kindern gehabt hast, hast du nie versucht, mit mir wie mit einem Kind zu reden. Hast keine unangenehmen Fragen gestellt, sondern meistens einfach von dir erzählt. Geschichten aus deinem Leben, Anekdoten aus der Arbeit, von deinem Aufwachsen im serbischen Banat. Vielleicht war es die Geschichte mit den Seidenraupen und den Maulbeerbäumen, die zum ersten Mal wirklich mein Interesse an deiner Vergangenheit geweckt hat, weil ich sie so exotisch gefunden habe. Die kann man nur mit Maulbeerblättern füttern, Seidenraupen. Die Seidenraupenzucht war für euch donauschwäbischen Kinder der verpflichtende Beitrag zum Zweiten Weltkrieg, weil sie die Seide für die Fallschirme der deutschen Wehrmacht lieferte. Die Kartons mit den Raupen wurden in der Schule ausgeteilt. Das waren so kleine Kartons. Und da waren vielleicht 1000 oder mehr drin, Ameisengröße. Also die haben schon gelebt. Ne? Und die haben wir dann aufgestrahlt. Die sind so schnell gewachsen, gegen Ende vor dem Einspinnen haben die so viel gefressen, dass ich nicht mehr nachgekommen bin mit Blättern. Ganze Säcke voll Blätter, der ist woanders da, nicht nur von unseren Maulbeerbäumen. Und so hast du Nachmittage lang auf den Maulbeerbäumen verbracht, um Blätter in Säcke zu stopfen, um sie dann am Dachboden über die Raupen zu streuen. Wenn die angefangen haben zum Fressen, da hat es gerauscht wie ein Sturm. Grrr, ist gegangen. Ja, die haben ein Geräusch verursacht beim Fressen, Wahnsinn. Und wie mal eine angefangen hat zum Spinnen, ich habe probiert, da hat man Reisig gebraucht. Reisig draufstellen, ja, verteilen und da klettern sie rein ins Reisig und da halten sie sich fest und spinnen sich ein. Ne? Das hat dann so ausgeschaut wie ein aufgeputzter Christbaum. Lauter Konkonen drauf. Ja, wie die fertig eingesponnen waren, habe ich die abgegrast von den Ästen in Säcke rein und sind nach Srenjani, nach Großbetschgerek gefahren. Und dann haben wir sie in die Seidenfabrik abgeliefert und da haben wir dann Stoffe gekriegt dafür. Ne? Srenjani ist die Kreisstadt der Vojvodina, die in der Monarchie und in der Nazizeit auch unter dem Namen Großbetschgerek bekannt war. Die Ausfahrt nach Srenjani war jetzt jedes Jahr anders. Jetzt schauen wir mal, wie es heuer ist. Unser Hotel liegt am Hauptplatz von Srenjani. Von hier aus werden wir in den nächsten Tagen Ausflüge nach Ernsthausen und Rudolfsgnad unternehmen. Der heutige Tag ist, glaube ich, heute der schlimmste, wenn ich in meine Urheimat zurückkomme. Und das alles, es wird schon gut gehen. Ernsthausen, das heute Banatski Despotovac heißt, liegt östlich von Srenjani. Die Strecke führt über eine Landstraße, erst durch Industriegebiete, dann durch weite Ebenen, links und rechts endlose Felder. Das ist also die berühmte pannonische Tiefebene, denke ich. Ich finde sie ein wenig trostlos und stelle mir vor, wie hier vor 200 Jahren meine Vorfahren Wurzeln geschlagen haben. Ernsthausen wurde im Jahr 1822 gegründet und war eine der letzten Ansiedelungen des Habsburgerreiches, das schon ab dem Ende des 17. Jahrhunderts Siedler an die Grenzen des Reiches geschickt hat. Schwaben aus Baden-Württemberg und Elsässer, Franken und Österreicher, Bauern und Handwerker, oft Zweitgeborene, denen zu Hause kein Hof vermacht wurde. Hier sollten sie die brachliegenden Gebiete urbar und nutzbar machen, die in den Türkenkriegen von Prinz Eugen erobert wurden. Das sumpfige Tiefland trockenlegen, Kanäle bauen, Felder bestellen. Rund 150.000 Siedler wurden zur Zeit Maria Theresias und ihres Sohnes Josef II. In die Gebiete des damaligen Ungarn geschickt. Diese Umsiedelung passierte in drei sogenannten Schwabenzügen. In Ulm bestiegen die Menschen einfach Floße, die Ulmer Schachteln, mit denen sie sich die Donau abwärts treiben ließen. Sie waren der Sonne und Hitze ausgesetzt und den gefürchteten Sumpfgelsen, die ein tödliches Fieber übertrugen. Viele starben auf dieser beschwerlichen Reise. Und die, die ankamen, fanden ein verödetes Land vor. Nicht das Paradies, das man ihnen versprochen hatte. Erst der dritten Generation der Aussiedler gelang es, das Land zur Kornkammer der Donaumonarchie zu machen. Daher das altbekannte donauschwäbische Sprichwort: Die Ersten fanden den Tod, die Zweiten die Not. Die Dritten das Brot. Für dich ist es nicht leicht, Ernsthausen aus der Ferne zu erkennen, denn das Wahrzeichen des Ortes, die gotische Kirche mit dem signifikanten Kirchturm, gibt es nicht mehr. So, jetzt gerade rechts rein, da hat der Franz Schmidt gewohnt. Ja. Die Ernsthauser, die wissen wir nicht mal. Frank Schmidt aus Amerika. Den Schmied Franzi, der heute als Frank Schmidt in Florida lebt, kenne ich von deinen Erzählungen. Es ist ein gleichaltriger Cousin, der mit dir im Lager war und der sich später in Amerika vom Flüchtling zum Millionär hochgearbeitet hat. Und gleich rechts auf der rechten Seite das gelbe Haus, das war Schlitter. Boss, so weit sind wir für. Doch, das war die Wirtschaft Schlitter. Auch der Name Schlitter ist mir vertraut. Er ist mit einem der grausamsten Verbrechen in Ernsthausen verbunden, dem brutalen Massaker an 39 Menschen. Später werden wir zu Fuß an dem ehemaligen Gasthaus vorbeigehen. Da kommt jetzt das Rondell. Ja, jetzt kommen wir zum Rondell, ja. Das Rondell ist das Zentrum, das Herz von Ernsthausen. Ein weitläufig rund angelegter Park mit Bäumen und Bänken. Dort hält der Bus und wir steigen aus. Ich muss ja alle erstmal draufkriegen, sowieso. Und dann ja alle Wir machen ein Gruppenfoto, dann ist im Gemeindehaus ein kleiner Empfang vorbereitet. Es ist üblich, dass die Reisegruppen, die alle 3 bis 4 Jahre aus Deutschland kommen, hier vom Ortsvorstand willkommen geheißen werden. Die Stimmung ist herzlich und der Ortsvorstand Božidar Konjić, den hier alle den Bürgermeister nennen, hält eine Ansprache. Lepo je da živimo u miru, ona su vremena bila taka i sad nisu baš sjajna, ali opet. Schön, dass man sich alle wieder verträgt. Die alte Zeit ist halt vorbei, aber die Hauptsache, man verträgt sich jetzt wieder. Kindheit. Hier sind wir also, mitten in Ernsthausen, wo du am 25. April 1934 geboren wurdest. Als jüngstes Kind von Anna und Peter, die du Mami und Dadi nennst. Mit 2 älteren Geschwistern, deinem Bruder Karl und deiner Schwester Anna. Wie die meisten hier sind deine Eltern Bauern, bewirtschaften ihre vor der Ortschaft gelegenen Felder, bauen Weizen, Kuckerutz, Zuckerrüben, Tabak und Sonnenblumen an und halten ein paar Tiere. 2 Kühe und ab und zu 3, 4 Pferde. Und dann haben wir an die 5 Schweine eingespart gehabt, dann haben wir Gänse gehabt, Hühner. Enten, Anten, glaube ich, haben wir keine gehabt. Gänse. Deine erste Erinnerung geht zurück auf das Jahr 1938. Da bist du 4 Jahre alt. Im Haus vom Mats-Onkel wird ein großes Familienfest gegeben. Mats Schwämmlein, ein Bruder deines Großvaters, verlässt wie so viele in dieser wirtschaftlich und politisch angespannten Zeit Ernsthausen, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Das war 1938, da war ich 4 Jahre alt und da haben wir die ganze Nacht Abschied gefeiert. Es waren so an die 50, 60 Leute oder noch mehr. Musik gemacht und gut unterhalten bis in der Früh. Und in der Früh haben die das Pinkel genommen, Tür und Tor offen lassen, alles offen, stehen lassen, das ganze Haus und Richtung Hafen, Richtung Pennsylvania. Der Zerfall der Donaumonarchie und das Entstehen von Nationalstaaten nach dem Ersten Weltkrieg hat eine völlig neue Situation geschaffen. Die von den Donauschwaben besiedelten Gebiete, bis dahin Österreich-Ungarn, gehören ab 1918 zu 3 verschiedenen Ländern: Ungarn, Rumänien und zu dem Königreich Jugoslawien. Die deutsche Minderheit in allen 3 Ländern, einst vom österreichischen Kaiserhaus privilegiert und unterstützt, wird plötzlich im fremden Land zu Bürgern zweiter Klasse. Ein guter Nährboden für den aufkeimenden Nationalsozialismus. Ernsthausen wird ein jugoslawischer Ort. Seine rund 2500 Einwohner sind vorwiegend deutscher Nationalität. Mit Hitlers Angriffskrieg auf Jugoslawien 1941 und mit der Bombardierung Belgrads ändert sich die Stimmung im Land. Serbien wird unter deutsche Militärverwaltung gestellt. Es kommt zu Gräueltaten der Wehrmachtssoldaten an der serbischen Bevölkerung. Juden werden in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Und der Hass auf die Donauschwaben, die sich jetzt Volksdeutsche nennen, wächst. die Jugend so bis so 15, 16 Jahre, die Burschen, die waren alle bei der HDO, aber die waren keine Nazis. Das war die Jugend so. Ne? Das war, ich war ja auch bei den BIMF, bei den Kleinen. Das waren die kleinen HJ. Ne? Und war auch, danke, und war auch kein Nazi. Mein Vater, wenn der was gehört hat vom Hitler, der ist narrisch geworden. Ja, der ist verrückt geworden. Im Herbst 1941, mit 7 Jahren, wirst du eingeschult. Dein Lehrer heißt Josef Branschowski, ist ein bekennender Nazi. Und wer nicht spurt, dass einmal eins nicht kann oder Eselsohren in die Bücher macht, kriegt Prügel auf Hände und Hinterteil. Wenn schulfrei war, wir haben nur auf der Gasse gespielt, und da war was los. Das war, die Ortschaft hat gelebt. Ja. Fußball und Verstecken, Fetzenlaberl, haben wir gesagt. Aus Fetzen, das war der Fußball. Wir waren natürlich, wenn der groß war, der Fußball, der war wahnsinnig schwer, da hat man sich fast die Zehen gebrochen. Aber war zum Spielen gut. Wir haben uns selber Spielzeug gebaut, aus Holzstücke, Nägel eingeschlagen und leere Zwirnspulen, das waren die Räder. So haben wir uns die Spielzeuge selbst gebaut. Es wird viel musiziert bei euch. Dein Bruder Karl spielt Gitarre, der Dadi eine Knopfharmonika. Zu deinem 10. Geburtstag im April 1944 bekommst du eine gebrauchte Ziehharmonika geschenkt und lernst nach Gehör zu spielen. Es ist dein letzter Kindergeburtstag in Ernsthausen. Peter! Wie ist der? Peter? Ohne jetzt, Scherke und Katharina. Peter, frag mal, ob das Haus noch steht. Zu zweit machen wir uns jetzt auf den Weg zu deinem Elternhaus, von dem wir gehört haben, dass es noch steht. Ja, war Malapusna, war Schäse. Die wenigen alten Leute, denen wir auf der Straße begegnen, grüßen uns freundlich. Und du kannst dich aufgrund deiner Serbischkenntnisse ein bisschen mit ihnen unterhalten. Ja. Ernsthausen gleicht einem Geisterdorf. Aber die Aprilsonne und die blühenden Äste, die durch die rostigen Gartenzäune ranken, täuschen über die Tristesse hinweg. Die haben alle gesagt, mein Haus, also mein Elternhaus steht noch. Und da steht es eh noch. Ja, da steht es. Das letzte Haus in der Gasse. Ein langgezogenes, geziegeltes Eckhaus, das einen verlassenen, aber nicht ganz heruntergekommenen Eindruck macht. Die haben den Arkadengang zugemacht. Sie steht, das ist die Verglasung. Das war offen bis zur Brustmauer und der Haupteingang war von der Gasse, wo der Bogen ist da. Und jetzt bin ich dann auf Neugier, ob meine Stiche von der Mistgabel noch in der Tür stecken. Ich war so jetzt auch nicht. Ne? Da haben sie mich segiert und dann habe ich aus dem Stall die Mistgabel geholt und bin denen nachgerannt. Die waren alle größer, die haben mich immer segiert. Ne? Und dann sind sie beim Eingang rein. Und haben von drinnen die Türe so gemacht und ich lauter so habe mit der Mistgabel eingestochen in die Tür. Ob die. Da die Eingangstür. Weil sowas bleibt ewig, wenn es noch die gleiche Türe ist. Könnte sein. Das könnte sein. So war die Tür, wie sie jetzt da ist, ja. Die ist vom Tischler gemacht, ja, mit der Verzierung. Und dann, ja. Ja, das war halt der Eingang. Die Maulbeerbäume sind nicht mehr da. Statt ihnen stehen zwei große Nadelbäume vor dem Haus. Höchst interessiert bemerkst du jede Veränderung, die in den letzten Jahrzehnten durch die neuen Besitzer hier vorgenommen wurde. Ist ein Kamin zu sehen, weil wir haben eine Sälichung gehabt. Ah ja, sie sind noch da. Na, da schau her. Sogar intakt. Sind frisch verputzt, also nicht ganz frisch, aber ja, haben es doch die Raufung noch. Hinter all deinem geschäftigen Treiben und Kommentieren spüre ich deine Emotionen. Das ist noch, was die Mami verputzt hat. Das ist noch alter Putz, ja. Das ist was Abgeprägeltes vom Haus, der Stand. Da. Den hole ich mit. Den kann ich in Oberlaufs Grab legen, ja. Ja. Dann schaue ich irgendwo vom Haus weg, da ich ein bisschen Erde mitnehme. Da ist Erde genug. Da ist Erde. Ich schlage vor, dass wir uns auf die Stufen des Hauses in den Schatten setzen. Du rauchst eine Zigarette und wir schweigen. Die Vögel zwitschern, die Grillen zirpen, die Sonne scheint. Irgendwo brummt ein Traktor. Wir schauen beide in den blauen Frühlingshimmel und ich merke, wie mir plötzlich Tränen in die Augen steigen. Eine große Rührung überkommt mich und in der Stille fühle ich mich dir so nahe wie nie zuvor. Diesen Augenblick will ich für immer speichern. Das Ende von Ernsthausen. Im Oktober 1944 verändert sich das Leben in Ernsthausen mit dem Einmarsch der russischen Truppen grundlegend. Es beginnt mit dem Tod deines Lehrers Josef Brandschowski, der in den ersten Oktobertagen erschossen aufgefunden wird. Aus Angst vor den Russen hat er sich das Leben genommen. Der Tod des gefürchteten Lehrers hat etwas zutiefst Beunruhigendes und markiert eine Zeitenwende. Denn nach den Russen, die schon nach 3 Tagen weiterziehen, kommen die Tito-Partisanen. Offiziell die jugoslawische Volksbefreiungsarmee der Kommunistischen Partei unter Josip Broz Tito. Na, dann ist uns dreckig gegangen. Na, dann sind wir geplündert worden in der Nacht und das und das. Und dann sind Menschen verschwunden jede Nacht, was Großbauern waren. Und so. In der Früh waren sie nicht mehr da. Na, und das, weiß ich, 14 Tage später auf dem Dachboden im Getreide gefunden, eingeschaut, haben schon gestunken. Und solche Sachen sind dann passiert. Flüchten oder bleiben? Vor dieser Entscheidung stehen die Donauschwaben in der Endphase des Zweiten Weltkrieges. Zehntausende von ihnen fliehen über die rumänische und ungarische Grenze ins Deutsche Reich, packen ihr Hab und Gut auf einen Planwagen und verlassen die Heimat. Deine Eltern beschließen zu bleiben, wie der Großteil der Ernsthausener Bevölkerung. Der sogenannte blutige Herbst beginnt. Es kommt zu Mordaktionen der Tito-Partisanen an den deutschen Volksfeinden. Im November verlieren die Deutschen ihre bürgerlichen Rechte. Ihr Vermögen wird konfisziert. Mehrere Dutzend junger Frauen und Mädchen aus Ernsthausen, darunter deine 22-jährige Nanji Dant und 2 deiner Cousinen, werden zur Zwangsarbeit in die russischen Kohleminen nach Sibirien verschleppt. Im Ort selbst entlädt sich die Rache der Partisanen gegen die deutsche Zivilbevölkerung. Und in der Nacht sind sie gekommen mit Partisanen, mit der Puschka, mit der Mitrailleuse, ne? Oder Kalaschnikow, und haben uns eingesperrt in die Küche und haben inzwischen alles ausgeräumt vom Zimmer und von der Extrastube, was vorne das erste Zimmer war. Das war das Extrastube. Na, da haben sie die Instrumente mitgenommen. Deine Ziehharmonika, die bei einer Plünderungsaktion in die Hände der Partisanen gerät, hörst du später allabendlich bei ihren nächtlichen Gelagen. Im Dom, wo sie die Cola getanzt haben und sich unterhalten haben, haben wir Strara jeden Abend bis Mitternacht und dann haben mit der Harmonika gespielt und so haben sie sich unterhalten. Das habe ich halt auch gehört. In den Tagen kurz vor Weihnachten 1944 findet im Gasthaus Schlitter jenes Massaker statt, das in keinem Zeitzeugenerinnerungsbericht von Ernsthausen fehlt. Wir schweigen, als wir am nächsten Tag an dem kleinen, unscheinbaren und gelb gestrichenen Haus vorbeigehen, das einmal die Gastwirtschaft Schlitter war und das auch heute noch eine kleine Bierbar beherbergt. Kathi Degrell erzählt, was dort vom 17. bis zum 19. Dezember 1944 passiert ist. In dem Gasthof Schlitter hat man dann 40 Leute aus Sranjanin, beziehungsweise damals Bečkerek, angefahren und hat sich in den Nachbarhäusern Äxte besorgt, Werkzeug besorgt und sind dann mit vielen Einzeln unten in den Keller gegangen, haben sie nach ihren Berufen gefragt und der eine hat dann gesagt, dass er Metzger ist und dann haben sie gesagt, ja, das werden sie jetzt auch mit ihm machen, ihn zermetzeln und das haben sie dann gemacht. 3 Tage lang, das hat die Tochter des Gasthausschlitters später in einem Bericht geschildert, wurde, Zitat, gefressen, gesoffen, gesungen, gegrölt und Ziehharmonika gespielt. Ein 50 Liter Weinfass und ein Schnapsfass wurden ausgetrunken. Man prügelte auf die Menschen ein, benutzte sie als lebende Zielscheiben und hieb mit Messern und Hacken auf sie ein. Und die Frauen in den Nachbarhäusern und in den Gärten haben natürlich die Menschen schreien hören und haben sich aber auch nicht weiter getraut. Erst gegen Mitternacht des 19. Dezember war es still im Gasthof Schlitter. Aus den umliegenden Häusern trieb man 3 Männer mit Pferdefuhrwerken zusammen, darunter den Ärmler Sepp, den Cousin deines Vaters, und befahl ihnen, die Leichenteile aufzuladen. Und dann wurden die zum Friedhof gebracht und diese ganze Straße von Schlitter bis zum Friedhof war einfach nur mit Blutspuren übersät. Und dann hat man sie hinter der Kapelle in eine Gruft geschmissen. Die Familiengruft, in die 39 Toten geworfen wurden, existiert heute noch. Sie ist überwuchert von Efeu und Moos, die Inschrift kaum noch erkennbar. Sie befindet sich, wie alle deutschen Gräber, im hinteren Teil des Friedhofs von Ernsthausen, den wir am nächsten Tag besuchen. In der kleinen schmutzigen Friedhofskapelle, in der die Fensterscheiben fehlen, gibt es ein kurzes Gedenken. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der 18. April 1945 markiert das Ende von Ernsthausen. An diesem Tag wird die gesamte deutsche Bevölkerung selektiert. Ja, das waren die früh um 6 Uhr abends uns aus den Häusern rausgeprügelt, aber schnell, schnell, schnell. Und alles, was du gerade angehabt hast, das war dein. In die Rondelle haben sie uns getrieben und da haben sie uns dann selektiert, sage ich jetzt mal, von 0 bis 12 die Kinder nach links. Ab 50 auch nach links, alle anderen nach rechts. Und dann haben sie die Frauen getrennt von den Männern und die Mädchen von den Frauen auch getrennt. Und die sind dann verteilt worden in Arbeitslagern. Und mich haben sie dann gleich nach Rudolfsgnad geschickt. Rudolfsgnad. Rudolfsgnad wurde nach Kronprinz Rudolf von Österreich benannt. Ein Ort zwischen Theiß und Donau gelegen, der 1945 zum Lager umfunktioniert wurde. Eigentlich war es ein leerstehendes Dorf, dessen Einwohner geflohen sind oder in andere Lager gebracht wurden. Ein für 3000 Menschen angelegter Ort, in dem bis 1948 rund 33.000 Donauschwaben interniert wurden. Rudolfsgnad, das heute Knieschanin heißt, war an 3 Seiten von Stacheldraht und Wachtürmen umgeben und auf der 4. Seite durch den Bahndamm und den dahinterliegenden Theißfluss natürlich begrenzt. Von den Inhaftierten, vorwiegend alte Menschen, Kinder und Frauen, kamen rund 12.000 ums Leben. Am Anfang bist du alleine im Lager und wirst mit rund 30 fremden Menschen in ein Bauernhaus gepfercht. Du schläfst auf dem Boden, auf aufgeschüttetem Stroh hinter der Türe. Das Stroh wird in den 2,5 Jahren Lagerhaft nicht einmal gewechselt. Es fault und schimmelt und ist eine Brutstätte für Parasiten wie Läuse, Wanzen und Flöhe. Das Schlimmste aber ist der Hunger. Wir haben eine Ration gehabt pro Kopf und Nase für einen Monat. 1 Kilogramm Maisschrot. Das ist nur damit das Kind einen Namen hat. Das war jetzt zum Verhungern gedacht, ne? Das ist in einem Tag essen können. Aber dann ist immer weniger geworden. Dann haben wir schon aus dem Erdboden die Kukuruzkolben aufgesucht und ausgegraben, die eingetreten wurden und so. Und das ist immer mehr geworden. Und da gab es in der ganzen Ortschaft keinen Hund und keine Katze mehr. Das ist alles zusammengefangen worden. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir am Wachposten einen Schäferhund gefangen haben und geschlachtet haben. Weil gefürchtet haben wir uns vor gar nichts. Nichts. Es hätte nicht so schlimm sein können, dass wir uns fürchten. Weil der Hunger immer größer wird, wagt ihr, eine Gruppe von 4 bis 5 Buben, darunter auch dein 2 Jahre jüngerer Cousin Mats, nächtliche Bettelausflüge nach Centa oder über die Theißbrücke ins benachbarte Titel. Immer mit dem Risiko, beim Durchkriechen des Stacheldrahtes entdeckt und erschossen zu werden oder in den Ortschaften von den serbischen Bauern verraten zu werden. Aber die meisten von ihnen haben Mitleid mit den kahlgeschorenen Kindern aus dem Lager. Unverkennbar waren wir. Abgemagert bis aufs Skelett haben wir noch Glotzen. Wir haben gekriegt Kürbis, altes Brot, Kartoffeln. So, was wir halt so haben tragen können. Und ja, das haben wir dann rübergeschleppt. Ja, ich glaube, an die 10 Mal war ich über der Brücke. Immer durch die Stahlkonstruktion, herüben beim Posten durch und drüben beim Posten durch. Beim Wachposten, ne? Da war ich bewacht von 2 Seiten, die Brücke. Einmal unterläuft euch bei euren Bettelausflügen ein fataler Irrtum. Ein großes Gebäude, das ihr für ein reiches Bauernhaus haltet, entpuppt sich als Partisanenkaserne. Kann man mal drin, haben wir gemerkt, wo wir sind. Waren die Partisanen drin, die Kaserne. Na, die haben ein Theater gehabt mit uns. Gewehre haben sie geputzt und haben angehalten, wie wenn sie erschießen würden. Unglaublich, haben sie ein Theater gehabt mit uns kleinen Schwabtschitsche. Ne? Schwabtschitsche, das waren die kleinen Deutschen. Und dann hat uns einer mitgenommen auf die Brücke. Und dann hat er gesagt, wir sollen mal da runter schauen, ne? Aufs Wasser runter. Na, das ist ziemlich hoch gewesen von der Brücke. Bisschen Wasser, 15 Meter locker hoch. Und dann auf einmal schreit er von hinten, Scotchy, Scotchy, Scotchy, Scotchy heißt springen, springen, runterspringen, springen. Die Theiß hat Eisschollen getrieben, weißt wie viel, ja, riesige Schollen. Und naja, es hat niemand wollen springen. Ja. Dann hat er uns von hinten noch ein bisschen gestoßen mit dem Querkolben und dann hat er uns in die Kaserne gebracht. Und da haben sie uns dann beim Eingang, beim Tor rein, an die Wand gestellt, mit dem Rücken zur Wand. Und da gab es kein Licht in der Einfahrt, oder da haben sie so abgedreht. Und die Partisanen sind von vorne gekommen mit der Taschenlampe, haben dann in die Augen geleuchtet und haben dann ins Gesicht gehabt. Ja, das merkst du, wenn sie hinhauen. Ne? Ja, haben uns geblendet mit der Taschenlampe und haben uns ins Gesicht, mit der Faust ins Gesicht gehabt. Und haben immer wieder gefragt, wer der Anführer ist von uns 4 oder 5 waren wir. Ne? Dann haben sie uns rein und in den Kartoffelkeller gesperrt, also runtergeworfen sozusagen in der Kaserne. Da war stockfinster in dem Kartoffelkeller. Ne? Und die Frauen, die für die Partisanen in der Kaserne gekocht haben, die haben die Überreste beim Kartoffelkeller vorbeigetragen, raus in den Hof zum Misthaufen, zum Wegwerfen. Ne? Und die haben ja gewusst, dass Kinder. Ja, die haben uns dann Brot runtergeworfen und Essen, also was die Partisanen am Schrein, also das hätte sie auf den Misthaufen werfen sollen. Ja, so haben wir überlebt unten. In Dunkelhaft. Die Teletschka. Der Ortsfriedhof in Rudolfsgnad wird bald schon zu klein für die vielen Lagertoten. So hebt man auf einem Feld am Ortsrand der sogenannten Teletschka ein Massengrab aus, in dem an die 9500 Menschen begraben liegen, die im Lager an Hunger, Typhus, Ruhr oder Fleckfieber gestorben sind. Die Angehörigen binden den Toten, die man vor die Haustüren legt, Glasflaschen an die Oberschenkel, in die sie Zettel mit Namen und Geburtsdaten stecken, damit sie, falls sie einmal exhumiert werden sollten, identifiziert werden können. Aber sie wurden niemals exhumiert. Sie liegen immer noch auf der Teletschka. Ich bin froh, wenn jetzt die Teletschka vorbei ist. Dann kann ich abschalten. Bei der Teletschka, mitten auf einem Feld, außerhalb des Ortes Knieschanin, stehen ein steinernes Kreuz und mehrere Gedenktafeln. Ein Mahnmal, das hier in den 1990er Jahren errichtet wurde. Zum Gedenken an die 429 Ernsthausener, die hier verscharrt liegen, wird ein Kranz niedergelegt. Es gibt eine Ansprache vom Ortsvorstand und unser Mitreisender Volker Lehmann fasst sie für mich zusammen. Ja, er hat in einer sehr nüchternen, sachlichen, aber durchaus wohlwollenden Art die Lage geschildert, wie es steht um die Gedenkstätten, und hat uns, die wir da versammelt waren, quasi darauf aufmerksam gemacht. Wenn immer weniger kommen und zum Schluss gar niemand mehr, dann wird eines Tages wieder Wiese hier sein. Es wird das Gras drüber wachsen. Im Februar 1948 wird das Lager Rudolfsgnad auf Druck von Amerika und dem Roten Kreuz aufgelassen. Du bist 14 Jahre alt. Dann, wie ich dann nach 34 Monaten Rudolfsgnad verlassen habe, habe ich 19 Kilo gewogen. Während deine Mutter und deine Schwester Anna, die gegen Ende auch in Rudolfsgnad waren, zur Zwangsarbeit auf die staatliche Kolchose Schirina verpflichtet werden, nimmt dich der kroatische Bauer Roman Milorad mit auf seinen Hof. Er will dich als billige Arbeitskraft aufpäppeln und herausfüttern. Er gibt dir zu essen, lässt dich aber nicht ins Wohnhaus, aus Angst, du könntest eine ansteckende Krankheit haben. Im Hinterhof in einem aufgelassenen Schweinestall erholst du dich ein Jahr lang von der Lagerzeit. Schweine hat er keine mehr gehabt. Jedenfalls hat er mir dann in den Schweinestall Stroh reingegeben, 20 cm dick. Na, da habe ich so ein gutes Bett gehabt, Sommer über und nicht früher. Aber dann ist der Herbst gekommen. Ja, und zu essen haben sie mir immer mein eigenes Reindl, habe ich gehabt, so Blechreindl. Da haben sie mir Essen gebracht, aber nicht kräftiges Essen. Am Anfang Wasser und Brot und dann ein bisschen Salz drauf und dann immer mehr. Und dann schon ein Schmalzbrot und so ist das immer weitergegangen. Und dann ist der Herbst gekommen, war schon ziemlich kalt. Hat der Roman gesagt, komm, ist in den Pferdestall gegangen. Er hat gesagt, da rechts in die Strohhaufen, da kannst du schlafen. Na, dann war ich versorgt für den Winter. Im Frühjahr 1949, da bist du 15 Jahre alt, bringt dich Roman Milorad aus Mitleid mit dir oder aus Angst, dass man dich bei ihm entdeckt, auf die Staatskolchose Schirina, wo deine Mutter und Schwester arbeiten. Hier beginnt nach der Lagerhaft in Rudolfsgnad ein vergleichsweise gutes Leben. Ihr wohnt gemeinsam mit anderen in einer Baracke, bekommt regelmäßig zu essen und du lernst mit Landmaschinen und Traktoren umzugehen. Eure amerikanischen Verwandten, vor allem die Familie vom ausgewanderten Mats-Onkel, schicken euch Pakete mit Gewand. Durch sie erfahrt ihr auch, dass der Dadi und der Karl nach Österreich fliehen konnten und in Sicherheit sind. Ankunft in Österreich. Ja, und er hat uns dann die Papiere geschickt, Visum oder was es halt für Erlaubnis war, nach Österreich auszuwandern. Und dann sind wir nach Belgrad zum Bahnhof. Und da sind wir gefahren bis Wien, Südbahnhof. Da gehen wir gleich vis-à-vis, ein zünftiges Gasthaus. Na, da haben wir gegessen. Gulasch mit frischen Semmeln. Boah, das war gut. Ein Bier dazu getrunken, na, das war super. Du bist angekommen in Österreich, in deinem neuen Leben, das dich als 17-jähriger Flüchtling ohne Schulabschluss und mit nur 3 Jahren Volksschulbildung vor neue Herausforderungen stellt, die du in den nächsten Jahrzehnten meistern musst. Du beginnst eine Mechanikerlehre für Kraftfahrzeuge und Landmaschinenbau und besuchst die Berufsschule. Und dann sind wir alle zusammen nach Segendorf übersiedelt. Und da hat die Mami auch jeden Tag Arbeit gesucht. Der Tati war schon zu alt zum Arbeiten, der war schon ein Pensionist. Und ich habe in Segendorf in der Fabrik Arbeit gekriegt, in der Zuckerfabrik. Für 4 Jahre gehst du nach Stuttgart und bekommst eine Stelle bei Porsche. Arbeitest dich hoch vom Mechaniker zum technischen Zeichner im Patentbüro, das neben jenem von Ferry Porsche liegt. Ich habe viel gekonnt. Was ich noch nie gemacht habe, ich habe es gekonnt, weil ich mich getraut habe. Ich habe gesagt, ich kann alles, schauen wir mal, und alles hat funktioniert. Zurück in Wien, wo mittlerweile auch deine Eltern leben, heiratest du 1963 die Martha und bleibst mit ihr 58 Jahre, in guten wie in schlechten Zeiten, bis zu ihrem Tod beisammen. Die Ehe bleibt kinderlos. Im Jahr 1974 baust du ein Wochenendhaus im Burgenland, pflanzt viele Bäume und zeugst eine uneheliche Tochter, mich. Ja, Katharina, ich bin so froh, dass du meine Tochter bist. Ich bin so froh, dass du überhaupt an dem Interesse hast, was ich so mitgemacht habe und wo ich halt überall war. Durch unsere Reise und unsere vielen Gespräche in den letzten Jahren bist du ein dreidimensionaler Mensch für mich geworden. Und wie Folien legen sich die Schichten deiner Lebensabschnitte übereinander. Kein Papa verstellt mir den Blick auf den Vater, den ich mit dir gewonnen habe. Nein, nicht gewonnen, den ich mir erarbeitet habe. In vielen Stunden des gemeinsamen Zusammensitzens, wo wir uns nicht aufgehalten haben mit Geplänkel, sondern immer gleich zum Kern des Daseins vorgedrungen sind. Du wirst mir fehlen, wenn du gehst. Aber das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man sich jemanden vertraut gemacht hat. Jetzt ist es vorbei. Es war einmal, kann man sagen. So ist alles vergänglich. In der Ewigkeit eine Sekunde. Aber mir bleibt etwas für immer. Die Erinnerung an jenen Moment in Ernsthausen. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, irgendwo brummt ein Traktor. Wir sitzen im Schatten auf den schmutzigen Stufen eines alten Hauses, irgendwo im Niemandsland, und schweigen. Gemeinsam. Der letzte Ernst Hausner. Eine Reise ins Vaterland. Ein Feature von Katharina Menhofer. Gesprochen haben die Autorin Michael Köppel und Esther Holoschi. Tontechnik Lukas Linschinger. Sounddesign Martin Unterlechner. Redaktion Jürgen Pettinger. Eine Produktion des ORF 2026. Nachruf. Peter ist nur eine Woche nach Fertigstellung der Sendung verstorben. Er konnte das Feature seiner Tochter über ihn nicht mehr hören. Er wurde 91 Jahre alt. Demnächst in Ö1. Gleich anschließend nach den Nachrichten der Ö1 Klassiktreffpunkt live aus dem Radiocafé in Wien. Zu Gast bei Helene Breisach ist das Radio String Quartet. 11.40 Uhr hält das Ö1-Konsumentenmagazin unter anderem über den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs über zu hohe handelsübliche Bearbeitungsgebühren vieler Branchen. 12 Uhr Ö1-Mittagsjournal. Stürmisch wird es in Le Weekend ab 13 Uhr. Von William Shakespeare zu Herman Melville, von Jean-Philippe Rameau zu Giovanni Battista Sammartini. Und im Ö1-Hörspiel Glenn Gould von Philipp Blom.